Abschnitt 2 aus David Copperfield, Band 9, von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 52. Kapitel: Ich wohne einer Explosion bei, Teil 1. Als an der von Mr. Micawber so geheimnisvoll bestimmten Zeit noch 24 Stunden fehlten, berieten meine Tante und ich, was wir nun zunächst zu tun hätten, denn meine Tante wollte ungern Dora verlassen. Ach, wie leicht ich jetzt Dora die Treppe hinauf und hinabtrug. Obgleich Mr. Micawber die Anwesenheit meiner Tante zur Bedingung gemacht hatte, waren wir doch geneigt, es so einzurichten, dass sie zu Hause bleiben und dass Mr. Dick und ich ihre Stelle vertraten. Wir hatten uns auch schon dazu entschlossen, als Dora alles mit der Erklärung in Verwirrung brachte, dass sie es sich nie verzeihen würde und ebenso wenig ihrem bösen Manne, wenn die Tante unter irgendeinem Vorwande zu Hause bliebe. »Ich spreche nicht mit ihm«, sagte Dora und schüttelte komisch zürnend ihre Locken gegen meine Tante. »Ich will unangenehm sein. Ich lasse Gypsy anbellen, und ich glaube wirklich, sie sind eine mürrische alte Frau, wenn sie nicht gehen.« »Aber Blümchen«, lachte meine Tante, »du weißt ja, du kannst mich nicht entbehren.« »Oh doch«, sagte Dora, »sie sind mir zu gar nichts Nütze. Sie laufen nicht den ganzen Tag für mich herum, Trepp auf, Trepp ab. Sie sitzen niemals an meinem Bett und erzählen mir Geschichten von Dodie, als seine Schuhe durchgelaufen und er mit Staub bedeckt war. Ach, was für ein armer Kerl. Sie tun mir nie etwas zu gefallen, nicht wahr, Tante?« Dora beeilte sich, meine Tante zu küssen. »Oh, doch, sie tun es, sie scherzen nur, da meine Tante nicht glauben sollte, es sei ihr Ernst.« »Aber Tante«, sagte Dora schmeichelnd, »hören Sie mir zu, Sie müssen gehen, ich will Sie quälen, bis ich meinen Willen habe, ich will meinem bösen Mann das Leben so schwer machen, wenn er Sie nicht bewegt zu gehen. Ich will so unangenehm werden und auch Jip. Lange, lange Zeit werden sie wünschen, sie wären gegangen, wenn sie nicht gehen. Übrigens«, sagte Dora, strich sich das Haar zurück und sah meine Tante und mich verwundert an, »warum wollt ihr nicht beide gehen? Ich bin wahrhaftig nicht sehr krank. Wäre es denn wahr?« »Mein Gott, was für eine Frage«, rief meine Tante. »Welche Einbildung«, sagte ich. »Ja, ich weiß wohl, ich bin ein törichtes, kindisches Frauchen«, sagte Dora und ließ ihre Augen von dem einen zum anderen streifen und spitzte dann ihre Lippen, um uns zu küssen, während sie auf dem Bette liegen blieb. »Also müsst ihr beide gehen, oder ich glaube euch nicht, und dann muss ich weinen.« An dem Gesicht meiner Tante merkte ich, dass sie anfing nachzugeben, und Dora wurde wieder heiter, da sie es ebenfalls sah. »Ihr werdet mir bei eurer Rückkehr so viel zu erzählen haben, dass ihr wenigstens eine Woche zu tun haben werdet, um mir es verständlich zu machen«, sagte Dora. »Denn ich weiß, es wird lange dauern, ehe ich es verstehe, wenn es Geschäftssachen sind, und es sind gewiss Geschäftssachen. Wenn es etwas zu addieren ist, weiß ich nicht, wenn ich damit fertig werden soll, und mein böser Mann wird die ganze Zeit über ein so unglückliches Gesicht dazu machen. Na, jetzt geht ihr, nicht wahr? Ihr bleibt ja bloß eine Nacht weg, und Jip nimmt mich unterdessen in seinen Schutz. Ehe ihr geht, trägt mich Dodie hinauf, und ich komme erst nach eurer Rückkehr wieder herunter, und du nimmst Agnes einen Brief mit, in dem ich sie fürchterlich ausschelte, weil sie uns gar nicht besucht hat. Ohne uns weiter zu beraten, kamen wir überein, dass wir beide gehen wollten und dass Dora eine kleine Heuchlerin sei, die sich krank stellte, weil sie sich gern hätscheln ließ. Sie freute sich sehr darüber und war sehr lustig. Und wir vier, nämlich meine Tante, Mr. Dick, Traddles und ich, fuhren diesen Abend mit der Post nach Canterbury. In dem Gasthause, wo uns Mr. Micawber hinbestellt hatte und in welches wir in der Mitte der Nacht Einlass erhielten, fand ich einen Brief des Inhalts, dass er früh pünktlich 10 Uhr sich hier einstellen würde. Hierauf begaben wir uns in dieser unbehaglichen Stunde fröstelnd nach unseren Betten durch verschiedene Gänge, welche rochen, als ob sie seit Jahrhunderten in eine Auflösung von Suppe und Stellen getaucht worden wären. Zur frühen Stunde am nächsten Morgen schlenderte ich durch die geliebten alten ruhigen Straßen und folgte wieder den Schatten der würdigen Torwege und Kirchen. Die Krähen segelten um die Türme des Domes und die Türme selbst, die über manche lange, unveränderte Meile der fruchtbaren Umgegend und ihre schönen Ströme hinaussahen, ragten in die helle Morgenluft empor, als ob es kein solches Ding wie Veränderung auf Erden gäbe. Aber die Glocken, als sie anfingen zu läuten, erzählten mir von ihrem eigenen Alter und von meiner lieben Dora Jugend und von den vielen, die nie alt gewesen, die gelebt und geliebt hatten und gestorben waren, während der Widerhall der Glocken durch den rostigen Harnisch des schwarzen Prinzen, der drinnen hingezittert hatte, und die Sonnenstäubchen über den Abgrund der Zeit sich in der Luft verloren hatten, wie Kreise im Wasser. Ich besah mir von fern das alte Haus an der Ecke der Straße, näherte mich ihm aber nicht, damit ich nicht gesehen würde und vielleicht unwissentlich dem Plane schadete, den ich zu unterstützen hierher gekommen war. Die Morgensonne schien mit ihren schrägen Strahlen auf die Giebel und die Gitterfenster und fasste sie mit Gold ein, und einige Strahlen des alten Friedens schienen mein Herz zu berühren. Ich machte einen Spaziergang in das Freie und kehrte nach etwa einer Stunde durch die Hauptstraße zurück, die unterdessen den Schlaf der vergangenen Nacht von sich geschüttelt hatte. Unter denen, die in den Läden tätig waren, sah ich meinen alten Feind, den Fleischer, der es jetzt zu Stolpenstiefeln und einem Kinde und einem eigenen Geschäft gebracht hatte. Er schaukelte das Kind auf den Knien und schien ein wohlwollendes Mitglied der Gesellschaft zu sein. Wir waren alle sehr unruhig und ungeduldig, als wir uns zu dem Frühstück setzten. Wie 9:30 Uhr immer näher kam, vermehrte sich unsere Unruhe. Endlich taten wir gar nicht mehr, als ob wir frühstückten, denn unser Frühstück war mit Mr. Dicks Ausnahme eine bloße Form gewesen. Meine Tante ging im Zimmer auf und ab, Traddles setzte sich auf das Sofa und tat, die Augen auf die Decke geheftet, als ob er die Zeitung lese, sah er zum Fenster hinaus, um uns Mr. Micawbers Ankunft zu melden. Ich hatte auch nicht lange zu warten, denn mit dem ersten Schlage der halben Stunde erschien er in der Straße. »Da ist er«, sagte ich, »und nicht im schwarzen Juristenrock.« Meine Tante band sich den Hut zu, sie war im Hute zum Frühstück heruntergekommen, und nahm ihren Schal um, als ob sie zu allem, was entschlossen und unnachgiebig war, bereit sei. Traddles knöpfte sich den Rock mit entschiedener Miene zu, beunruhigt durch diese unheilverkündenden Anzeichen, aber erfüllt von dem Gefühle, dass er sie nachahmen müsse, zog Mr. Dick mit beiden Händen den Hut so fest über die Ohren, als es nur möglich war, nahm ihn aber sofort wieder ab, um Mr. Micawber zu bewillkommnen. »Meine Damen und Herren«, sagte Mr. Micawber, »guten Morgen. Mein verehrter Herr«, zu Mr. Dick sich wendend, der ihm heftig die Hand schüttelte, »Sie sind außerordentlich gütig.« »Haben Sie gefrühstückt?«, sagte Mr. Dick. »Essen Sie ein Kotelett?« »Um alles in der Welt nicht, mein bester Herr«, rief Mr. Micawber und hielt ihn auf, denn er wollte schon nach der Klingel gehen. »Appetit und ich, Mr. Dixon, sind einander seit langem fremd.« Mr. Dixon fand so viel Gefallen an seinem neuen Namen und schien die Erfindung desselben, Mr. Micawber, so hoch anzurechnen, dass er ihm wieder die Hand schüttelte und ziemlich kindisch lachte. »Dick«, sagte meine Tante, »Achtung! Mr. Dick sammelte sich wieder mit einem flüchtigen Erröten. »Jetzt, Sir«, sagte meine Tante zu Micawber, während sie ihre Handschuhe anzog, »sind wir für den Berg Vesuv oder für sonst etwas bereit, sobald Sie belieben.« »Madam«, entgegnete Mr. Micawber, »ich hoffe, Sie werden bald Zeugen eines Ausbruchs sein. Ich glaube, Sie werden erlauben, Mr. Traddles, Ihrer Tante zu sagen, dass ich Ihnen Mitteilungen gemacht habe.« »Das ist unzweifelhaft wahr«, sagte Mr. Traddles, den ich überrascht anblickte. »Mr. Micawber hat mich über das, was er beabsichtigt, zu Rate gezogen, und ich habe nach meinem besten Wissen Ratschläge erteilt.« »Wenn ich mich nicht täusche, Mr. Traddles«, fuhr Mr. Micawber fort, »so ist das, was ich beabsichtige, eine Enthüllung wichtigster Art zu nennen.« »Gewiss, eine höchst wichtige«, sagte Mr. Traddles. »Unter diesen Umständen, meine Damen und Herren«, sagte Mr. Micawber, »werden Sie mir vielleicht die Gunst erweisen, sich für einen Augenblick der Leitung eines Individuums zu unterwerfen, das, obgleich es nicht würdig ist, anders als ein herrenloses Wrack auf dem Strande der Menschheit betrachtet zu werden, dennoch Ihr Mitmensch ist, obgleich individuelle Irrtümer und die kumulierende Kraft einer Kombination von Ereignissen ihm seine ursprüngliche Gestalt genommen haben. »Wir setzen volles Vertrauen in Sie, Mr. Micawber«, sagte ich, »und wollen uns ganz nach Ihnen richten.« »Mr. Copperfield«, entgegnete Mr. Micawber, »Sie schenken Ihr Vertrauen unter diesen Umständen keinem Unrechten. Ich wollte Sie bitten, mir zu erlauben, 5 Minuten vor Ihnen wegzugehen und dann die gegenwärtige Gesellschaft mit Einschluss von Miss Wickfield in der Expedition von Wickfield und Heap, dessen Söldling ich bin, zu empfangen.« Meine Tante und ich sahen Traddles an, der mit einem Nicken seine Zustimmung gab. »Vor der Hand habe ich weiter nichts zu sagen«, bemerkte Mr. Micawber. Damit machte er zu meinem unendlichen Erstaunen uns allen eine gemeinschaftliche Verbeugung und verschwand. Sein Benehmen war dabei sehr gemessen und sein Gesicht ganz blass. Traddles lachte und schüttelte den Kopf, auf dem das Haar ganz zu Berge stand, als ich ihn fragend ansah. So nahm ich denn die Uhr heraus und zählte als letztes Mittel die 5 Minuten ab. Meine Tante tat dasselbe, ihre Uhr in der Hand. Als die Zeit verstrichen war, gab ihr Traddles den Arm und wir begaben uns alle miteinander nach dem alten Hause, ohne unterwegs zu sprechen. Wir fanden Mr. Micawber an seinem Pult in der Parterrestube angestrengt arbeiten, oder wenigstens stellte er sich so. Das große Lineal stak in der Weste und guckte ein Stück hervor wie eine neue Art Busenstreif. Da es mir vorkam, als wünschte er, dass ich zu reden anfangen sollte, sagte ich laut, »Wie geht es, Mr. Micawber?« »Mr. Copperfield«, sagte Mr. Micawber mit großem Ernste, »ich hoffe, Sie befinden sich wohl.« »Ist Miss Wickfield zu Hause?«, sagte ich. »Mr. Wickfield leidet an einem rheumatischen Fieber und liegt im Bett, aber Miss Wickfield wird sich jedenfalls glücklich schätzen, alte Freunde bei sich zu sehen. Wollen Sie eintreten, Sir?« Er führte uns in das Speisezimmer, das erste Zimmer, das ich in diesem Hause betreten hatte, öffnete die Tür von Mr. Wickfields früherer Expedition und sagte mit sonorer Stimme, »Miss Trotwood, Mr. David Copperfield, Mr. Thomas Traddles, Mr. Dixon.« Ich hatte Uriah Heep seit jenem Schlage nicht gesehen. Unser Besuch überraschte ihn offenbar und gewiss nicht desto weniger, weil er uns selbst überraschte. Er zog die Augenbrauen nicht zusammen, denn er hatte keine, die der Rede wert waren. Aber er runzelte die Stirne so sehr, dass die kleinen Augen fast verschwanden, während das schnelle Emporfahren der mageren Hand an das Kinn bangen oder Überraschung verriet. Das geschah eben, als wir ins Zimmer traten und ich über die Schultern meiner Tante einen flüchtigen Blick auf ihn werfen konnte. Eine Sekunde später war er so kriechend und demütig wie immer. »Wahrhaftig«, sagte er, »das ist ein unerwartetes Vergnügen, alle seine Freunde aus London auf einmal um sich zu sehen. Ist wirklich ein ungeahnter Genuss. Mr. Copperfield, ich hoffe, Sie befinden sich wohl und, wenn ich meine bescheidene Hoffnung ausdrücken darf, freundlich gesinnt gegen die, welche immer Ihre Freunde sind, mögen Sie wollen oder nicht. Mrs. Copperfield ist hoffentlich in der Besserung. Was wir neuerdings von Ihrem Befinden hörten, hat uns sehr besorgt gemacht, das kann ich Ihnen versichern.« Ich schämte mich, dass ich ihn meine Hand nehmen lassen musste, aber ich wusste nicht, was ich sonst tun sollte. »Die Sachen haben sich hier sehr verändert seit der Zeit, Miss Trotwood, wo ich nichts als ein niedriger Schreiber war und Ihnen das Pferd hielt, nicht wahr?« sagte Uriah mit seinem falschesten Lächeln, »aber ich habe mich nicht verändert, Miss Trotwood.« »Na, um Ihnen nur die Wahrheit zu sagen«, gab ihm meine Tante zur Antwort, »so glaube ich, dass Sie den Versprechungen Ihrer Jugend ziemlich treu geblieben sind, wenn Ihnen das Freude macht.« »Ich danke Ihnen, Miss Trotwood«, sagte Uriah und krümmte sich demütig. »Ich danke Ihnen für Ihre gute Meinung, Miss Trotwood. Micawber, lassen Sie es Miss Agnes sagen und der Mutter. Mutter wird ganz stolz, wenn sie die gegenwärtige Gesellschaft sieht«, sagte Uriah und setzte die Stühle zurecht. »Sie sind nicht beschäftigt, Mr. Heep«, sagte Traddles, dessen Auge den listigen roten Augen, wie sie uns forschend ansahen, wie zufällig begegnete. »Nein, Mr. Traddles«, gab Uriah zur Antwort, indem er sich wieder auf seinen Stuhl setzte und die knochigen Hände zusammengelegt zwischen den knochigen Knien quetschte. »Nicht so viel, als ich wünschen könnte, aber Sie wissen ja, Advokaten, Haifische und Blutegel sind nicht so leicht zu befriedigen. Nicht etwa, dass ich und Mr. Micawber im Allgemeinen nicht alle Hände voll hätten, weil Mr. Wickfield kaum noch zu etwas fähig ist. Aber es ist ein Vergnügen und eine Pflicht für ihn zu arbeiten. Sie haben Mr. Wickfield nicht genauer gekannt, Mr. Traddles, glaube ich. Wenn ich nicht irre, habe ich nur einmal die Ehre gehabt, Sie hier zu sehen.« »Nein, ich bin nicht näher mit Mr. Wickfield bekannt«, entgegnete Mr. Traddles, »sonst hätte ich Sie wohl schon längst einmal aufgesucht.« Es klang etwas aus dem Tone dieser Antwort, was Uriah veranlasste, mit finsterm und argwöhnischem Ausdruck den Redenden noch einmal anzusehen. Aber da er Traddles mit seinem gutmütigen Gesicht, dem einfachen Benehmen und dem zu Berge stehenden Haare erblickte, fühlte er sich nicht veranlasst, darauf Rücksicht zu nehmen, sondern sagte, »Das tut mir leid, Mr. Traddles. Sie hätten ihn so sehr bewundert wie wir alle. Seine kleinen Fehler hätten Ihnen denselben noch teurer gemacht. Aber wenn Sie beredt über meinen Kompagnon sprechen hören wollen, so müssen Sie sich an Copperfield wenden. Die Familie ist ein Gegenstand, in dem er stark ist, wenn Sie ihn noch nicht davon haben sprechen hören.« Das Eintreten Agnesens, der Mr. Micawber jetzt die Türe öffnete, verhinderte mich, das Kompliment zurückzuweisen, wenn ich mich dazu überhaupt hätte veranlasst sehen sollen. Mir kam sie nicht ganz so ruhig wie gewöhnlich vor und offenbar hatte sie viel Sorgen und ermüdende Anstrengungen ausgestanden. Aber ihre ernste Herzlichkeit und ihr stiller Schein traten nur mit so sanfterem Glanze hervor. Ich sah, wie Uriah sie beobachtete, während sie uns begrüßte, und er erinnerte mich an einen hässlichen und rebellischen Jenny, der einen guten Geist überwacht. Mittlerweile wechselten Mr. Micawber und Traddles ein kaum bemerkbares Zeichen, und Traddles ging unbeachtet von allen außer von mir hinaus. »Sie brauchen nicht zu warten, Micawber«, sagte Uriah. Mr. Micawber, die Hände an das große Lineal in der Brust gelegt, stand aufgerichtet vor der Tür und betrachtete ganz unleugbar einen seiner Mitmenschen, und zwar seinen Prinzipal. »Worauf warten Sie?« sagte Uriah. »Micawber, hörten Sie nicht, dass Sie nicht warten sollten?« »Ja«, entgegnete der nicht außer Fassung zu bringende Micawber. »Nun, warum warten Sie dann?« sagte Uriah. »Weil ich will«, platzte Mr. Micawber heraus. Uriahs Wangen verloren die Farbe und eine ungesunde Bleiche, aus der das sonst vorherrschende Rot immer noch schwach vorschimmerte, verbreitete sich über sein Gesicht. Er sah Mr. Micawber aufmerksam an und sein ganzes Gesicht atmete in jedem Zuge kurz und rasch. »Sie sind ein liederlicher Mensch, das weiß alle Welt«, sagte er mit einem gezwungenen Lächeln, »und ich fürchte, ich werde Sie fortschicken müssen. Gehen Sie. Ich will gleich nachher mit Ihnen reden.« »Wenn es einen Schurken auf der Erde gibt«, sagte Mr. Micawber plötzlich mit der größten Heftigkeit, »mit dem ich schon zu viel gesprochen habe, so heißt dieser Schurke Heep.« Uriah trat zurück, als ob ihn ein Schlag oder ein Stich getroffen hätte. Dann sah er uns alle langsam mit dem finstersten und tückischsten Ausdruck an, den sein Gesicht annehmen konnte, und sagte mit gedämpfter Stimme, »Oho, eine Verschwörung. Sie haben sie hierher bestellt. Sie stecken mit meinem Schreiber unter einer Decke, Copperfield? Nehmen Sie sich in Acht, Sie werden dadurch nichts erlangen. Wir beide verstehen einander. Wir sind keine Freunde. Sie waren von Anfang an ein stolzer Gag und Sie neiden mir mein Emporkommen, nicht wahr? Keine Ihrer Intrigen gegen mich. Ich werde Ihnen entgegenarbeiten. Micawber, gehen Sie hinaus. Ich will gleich mit Ihnen sprechen.« »Mr. Micawber«, sagte ich, »es zeigt sich eine Veränderung in diesem Menschen, und zwar nicht bloß darin, dass er in einem Punkt die Wahrheit spricht, welche mir die Versicherung gibt, dass wir ihn gefasst haben. Behandeln Sie ihn ganz, wie er es verdient.« »Schöne Leute«, sagte Uriah mit derselben gedämpften Stimme, während ein kalter Schweiß auf seiner Stirn ausbrach, den er mit der langen, dürren Hand abwischte, »schöne Leute, meinen Schreiber, den wahren Abschaum der Gesellschaft, wie sie selber waren, Copperfield, ehe sich ihrer jemand erbarmte, zu bestechen, damit er mich mit Lügen verleumde. Miss Trotwood, es wäre besser, Sie machten der Sache ein Ende, oder ich will es mit Ihrem Mann zu einem kürzeren Ende bringen, als Ihnen angenehm ist. Ich will Ihre Geschichte nicht umsonst aus unseren Akten kennengelernt haben. Miss Wakefield, wenn Sie Ihren Vater lieben, so täten Sie besser, sich nicht mit diesen Leuten einzulassen. Wenn Sie es tun, so richte ich ihn zugrunde. Vergesst nicht, ich habe mehrere von euch in der Hand. Besinnen Sie sich zweimal, ehe Sie mit mir anfangen. Besinnen Sie sich zweimal, Micawber, wenn es nicht Ihr Unglück sein soll. Ich empfehle Ihnen, hinauszugehen und mit sich reden zu lassen, Sie Tor, solange noch Zeit zur Umkehr ist. »Wo ist die Mutter?« sagte er und schien jetzt plötzlich mit Unruhe die Abwesenheit Traddles zu bemerken. Gleich darauf zog er heftig an der Klingel. »Schöne Freiheiten nimmt man sich in jemandes eigenem Haus.« »Mrs. Heep ist hier, Sir«, sagte Traddles, der jetzt mit der würdigen Mutter eines würdigen Sohnes zurückkehrte. »Ich habe mir die Freiheit genommen, mich ihr vorzustellen.« »Was haben Sie hier zu tun?« herrschte ihn Uriah entgegen. »Und was wollen Sie hier?« »Ich bin der Agent und Freund von Mr. Wakefield, Sir«, sagte Traddles in ruhigem und geschäftsmäßigem Tone. »Und ich habe eine von ihm ausgestellte Vollmacht in der Tasche, an seiner Statt in allen Angelegenheiten zu verhandeln.« »Der alte Esel hat sich halt blödsinnig getrunken«, sagte er mit noch tückischerem Gesicht als vorhin, »und hat sich die Vollmacht abschwindeln lassen.« »Er hat sich etwas abschwindeln lassen, das weiß ich«, entgegnete Traddles ruhig, »und Sie wissen's auch, Mr. Heep. Wir wollen uns wegen dieser Angelegenheit an Mr. Micawber wenden, wenn es Ihnen gefällig ist.« »Yuri«, begann Mrs. Heep mit flehender Gebärde. »Willst du still sein, Mutter«, entgegnete er, »je weniger Worte, desto geringerer Schade. Aber mein Yuri, willst du still sein und mir die Sache überlassen?« Obgleich ich lange gewusst hatte, dass sein demütiges Wesen und all sein Tun und Lassen falsch und heuchlerisch war, so hatte ich doch noch keinen Begriff von dem Umfange seiner Heuchelei, bis er jetzt die Maske abwarf. Die Plötzlichkeit, mit der er sie jetzt ablegte, als er einsah, dass sie ihm nichts mehr nützen konnte, die Bosheit und Unverschämtheit und der Hass, den er an den Tag legte, der Hohn, mit dem er sich noch jetzt des Bösen freute, das er getan, während er doch zugleich in Verzweiflung war und sich vergebens nach Mitteln umsah, unseren Sieg zu vereiteln, waren zwar ganz so, wie ich sie von ihm erwarten konnte, aber überraschten selbst mich anfangs, obgleich ich ihn so lange kannte und ihn so herzlich hasste. Ich sah nichts von dem Blicke, den er auf mich warf, als er uns der Reihe nach ansah, denn ich wusste von jeher, dass er mich hasste, und dachte an die Zeichen, die meine Hand auf seinen Backen zurückgelassen. Aber als sein Blick auf Agnes fiel und ich die Wut sah, mit der er fühlte, dass ihm seine Macht über sie entschlüpfte, als sich jetzt in ihrer Täuschung die hässlichen Leidenschaften verrieten, die ihn vermocht hatten, nach dem Besitze einer Person zu streben, deren Tugenden er weder würdigen noch achten konnte, empörte mich schon der bloße Gedanke, dass sie nur eine Stunde lang im Augenbereich eines solchen Menschen gelebt hatte. Nachdem er sich das Kinn gerieben und uns mit seinen tückischen Augen über seine toten Finger hinweg angesehen, wendete er sich noch einmal halb kriechend, halb schimpfend an mich. »Sie schämen sich nicht, Copperfield, der Sie doch so sehr auf Ihre Ehre und alles das stolz sind, in meinem Hause zu spionieren, meinen Schreiber auszuhorchen? Wenn ich's gewesen wäre, würde es mich nicht wundern, denn ich nenne mich keinen Gentleman, obgleich ich nie ein Straßenvagabund gewesen bin wie Sie, nach dem, was Micawber erzählte, aber Sie. Und Sie tun es auch ohne Furcht vor der Zukunft. Sie bedenken nicht, was ich Ihnen dafür antun werde, oder dass Sie Ungelegenheiten bekommen wegen Verschwörungen und so weiter. Schon gut, wir werden sehen. Mr. Dings da, Sie wollen sich wegen einer Angelegenheit an Micawber wenden. Da steht er. Warum lassen Sie ihn nicht reden? Er hat seine Lektion auswendig gelernt.« Da er sah, dass seine Worte auf keinen von uns Eindruck machten, so setzte er sich auf den Rand des Tisches, die Hände in die Taschen gesteckt und einen seiner breiten Füße um das andere Bein schlingend, und wartete stöckisch auf das, was da kommen sollte. Mr. Micawber, dessen Ungestüm bis dahin mit der größten Mühe im Zaume gehalten, und er wiederholt die erste Silbe des Wortes »Schurke« herausgestoßen hatte, ohne zu der zweiten kommen zu können, brach jetzt los, zog das Lineal aus der Brusttasche, wie es schien, um es als Verteidigungsmittel zu benutzen, und aus der Tasche ein Dokument auf Aktenpapier wie ein großer Brief zusammengebrochen. Er machte den Brief in der alten Wichtigkeit auf und betrachtete sich den Brief mit Künstlerstolz über seinen Stil und fing an zu lesen wie folgt. Ende von Abschnitt 2, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 2. Februar 2025.